geht's. Und das Schweizer Madel auf die Anlauf geht. Bleib ich ja so gern am Wegrand stehen, ja stehen. Denn das Schweizer Madel sang so. Sehen mit ihren rot-rot-rot-roten Lippen schwingt es an, die ich nie vergessen kann. Blau-blau-blau blühten sie an, wenn beim Alpen blühen wir uns wiedersehen mit ihren rot-rot-rot-roten Lippen schwingt es an, die ich nie. In der zweiten Hütte, da haben wir zusammen gegessen. In der dritten Hütte hab ich sie gegrüßt. Keiner weiß, was dann geschehen ist. Ja, ja. Wir uns wiedersehen mit ihren rot, rot, rot, roten Lippen schwingt es an, die ich nie vergessen kann. Blau, blau, blau blühten sie an, wenn beim Alpen blühen. Wir uns wiedersehen mit ihren rot, rot, rot, roten Lippen schwingt es an, die ich nie. Vergessen.